Deutschland wieder in Deutschland an. Ich bin starke Erfahrungen, lasst sie uns wieder in den Erdbeeren. Deutschland macht das Geld, wir sind die Macht, verwendet eure Türen, die verdonnen Macht. Deutschland macht, weiß das stolze Mannheim, wenn das Weltenkreuz we'll be right back.